Jeden Tag kommen sie überall her. Jeden Tag werden es immer mehr. Doch ihr seht es nicht. Ich frag mich, warum interessiert es euch nicht? Uns Jugend fragt man nicht. Wehren dürfen wir uns nicht. Uns Jugend fragt man nicht. Wehren dürfen wir uns nicht. Jeden Tag kommen sie überall her. Überschwemmen euch mit Drogen mehr und mehr. Öffnet eure Augen, wehrt euch dagegen. Sonst wird es Drogen immer geben. Und Jugend fragt man nicht. Wehren dürfen wir uns nicht. Und Jugend fragt man nicht. Wehren dürfen wir uns nicht. Die Drogenflut bedroht unser Land. Die Dealer haben immer noch freie Hand. Verzieht euch nicht in dunkle Ecken. Oder wollt ihr an dem Stoff verrecken? Uns Jugend fragt man nicht. Wehren dürfen wir uns nicht. Uns Jugend fragt man nicht. Wehren dürfen wir uns nicht. Uns Jugend fragt man nicht. Wehren dürfen wir uns nicht. Uns Jugend fragt man nicht. Wehren